Heidelberg. Lange lieb ich dich schon, möchte dich mir zur Lust Mutter nennen und dir schenken ein kunstlos Lied, du der Vaterlandsstädte ländlich schönste, so viel ich sah. Es hat einen Kampf gegeben, man hat uns herausgefordert. Es ging um Tod oder Überleben, wir haben sie fertig gemacht. Särge geordert. Blut ist geflossen, der Boden wurde rot beim Spucken und Rotzen. Und plötzlich war einer tot, erstochen. Niemand hat das gewollt, es ist so plötzlich passiert. Niemand ist schuld. Die Situation ist eskaliert. Ich hab das Messer geführt, Muskelzucken gespürt. Tod wem Tod gebührt. Die Welt stand still, wie vom Donner gerührt. Denk nicht, ich streit's ab. Es statt Story, hier leb ich. Und ich weiß, die Straßen sind Fight Club. Tagtäglich. Wie wir rollen, wie wir fahren, bist du prollen im Wahn oder hast doch keinen Plan? Wir verteidigen mehr als reinen Namen. Tattoos auf der Brust sind Tattoos im Herz. Was ich will, ich tu's, ich werd's. Und ich scheiß auf den Schmerz. Es ist jetzt Censo, Confuego, Getting Psycho. Verstehst du? Wut ist grenzenlos, der andere, der glänzte bloß. Doch ich bin wahre Glut und Tensor Flows. Tensor Raps ist Gewalt, ist Porno. Und 2 plus 1 ist nicht gut Sex. Baby, kauf dir Chanel Nummer 5. Denn komm ich vom Kampf, will ich Sex. Baby, dein Sieger ist zurück. Baby, sorg für mein Glück. Baby, kauf dir Chanel Nummer 5, denn komm ich vom Kampf, will ich Sex. Baby, dein Sieger ist zurück. Baby, sorg für mein Glück. Massier meine Muskeln, küss die Schrammen, du bringst Wasser an die Flammen, wir gehören zusammen. Oh Frau, du weißt genau, ich könnte auch dich locker töten, du bist so wehrlos wie frühgeborene Föten. Und oft frage ich mich, warum tu ich's eigentlich nicht? Warum sitze ich hier und dicht, statt dass ich dir die Kehle aufschlitz? Ach fucking shit, ich muss wieder arbeiten, dick in der Metallfabrik. Im Schweiß von meinem Angesicht. Aber danach lauf ich ins Puff und sauf mich dicht. Rauch den Shit, kauf mir einen Fick und knall. Die Bitch. Und wenn ich dann heimkomm, fragst du mich, was das sollte eigentlich. Ich schüttel den Kopf, denn ich weiß es nicht, aber ich seh. Die Küche ist aufgeräumt, auf dem Tisch steht was zu essen. Und ich erkenne, du hast mich nicht vergessen. Du weißt mir den Weg zu frisch bezogenen Betten, endlich schlafen für immer, bis deine schlanken Finger mich wecken. Es hat zwar den Anschein, als hätte ich diesen Kampf verloren, doch neu geboren bin ich geworden, wie Event Horizon. Manchmal muss ich durch die Hölle reisen, um zu reifen. Deine heißen Hände reichen mir Aspirin. Dann legst du die Kleider ab. Legst dich neben mich, nicht neben ihn. Baby, kauf dir Chanel Nummer 5. Denn komm ich vom Kampf, will ich Sex. Baby, dein Sieger ist zurück. Baby, sorg für mein Glück. Baby, kauf dir Chanel Nummer 5, denn komm ich vom Kampf, will ich Sex. Baby, dein Sieger ist zurück. Baby, sorg für mein Glück.